HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Funkkolleg Musik. Ich höre gerne Rockmusik, richtig gute Rockmusik. Genesis, Pink Floyd, Yes. Ich liebe lange Stücke und weil sie so ein bisschen bombastisch sind. Also ich höre gerne Volksmusik, Musikanten, Stadel und solche Sendungen, die sagen mir zu. Also bin ich nicht abgeneigt. Ernst Mosch, ja, diese Kapellen, ja, die man auf Kirmes hören kann. Deutsche Musik, dicke Backmusik. Da fange ich an zu weinen. Das kann ich nicht hören, das Zeug. Das geht einfach nicht. Hard Rock. Also wirklich Punk Rock. Das kann ich absolut nicht hören. Funkkolleg Musik. Sinfonie des Lebens. Folge 15. Wie kommt der Mensch zum Musikgeschmack? Musik und Sozialisation. Von Annegret Böhme. Ich höre durchaus auch mal Schlager. Ich höre auch klassische Musik. Ich hasse Techno, wenn es nur noch wum, wum, wum, wum, wum geht. Rap, Deutschrap, Hip-Hop. Gerade im Deutschrap ist es halt auch die Reimform. Finde ich, hört sich gut an und auch, dass man die Texte versteht. Ja, wie heißt man denn das heute? Das Gesprochene da, das ist rhythmische Sprechen. Rap. Nee, also da hört es bei mir auf. Ist mir einfach zu langweilig. Viele Menschen haben einen mehr oder weniger ausgeprägten Musikgeschmack. Vorlieben für oder Aversionen gegen bestimmte Werke, Interpreten oder Stile, die über lange Zeit bestehen. Oft ein ganzes Leben. Auch wie viel Bedeutung Musik für jemanden hat, wie er damit umgeht und wie er oder sie Musik nutzt. Auch das variiert. Ich habe 3 oder 4 iPods mittlerweile mir angeschafft, wo die Musik all da drauf ist. Und überall, wo ich hingehe, habe ich mein iPod dabei. Ich mache im Herbst mein Holz im Wald. Da habe ich den iPod auf und da höre ich meine Musik. Wo auch immer ich war, bin ich gern in Konzerte gegangen zum Hören. Aber zu diesen Konzerten, zu denen ich ging, sitzt man ganz still und hört konzentriert zu. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Mit Musikgeschmack und Gewohnheiten nähern sich Menschen anderen an oder sie grenzen sich von ihnen ab. Der Musikgeschmack wird Teil ihrer Identität. Und ist ein Resultat der Sozialisation, sagt der Musikwissenschaftler Hans Neuhoff. Die wichtigsten Ergebnisse von musikalischer Sozialisation sind der Musikgeschmack, das, was ich mag und das, was ich nicht mag, Hörgewohnheiten, Nutzungsgewohnheiten, Meinungen, die ich habe zu Musik und auch zu Musikern. Bis hin zu Kompetenzen, also sozusagen der ganze Komplex von musikbezogenen Einstellungen und musikbezogenem Verhalten. Sozialisation bezeichnet den Prozess, in dem der einzelne Mensch in soziale Gruppen, in die Gesellschaft hineinwächst. Eine Identität bildet er, indem er sich mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Dabei orientiert er sich an bestehenden Normen und Werten, verinnerlicht sie und richtet sein Denken und Handeln danach aus. Aber er urteilt auch, entscheidet und verändert seine Umgebung mitunter. Neuere Definitionen von Sozialisation betonen diesen Aspekt, die aktive Rolle des Individuums. Dass ein Mensch bei der Musik auswählt, liegt nahe. Ich bin darauf gekommen, als ich in Kanada in der Highschool war für ein Jahr. Meine Eltern haben immer Klassik gehört, sehr, sehr viel Klassik. Mochte ich auch eigentlich. Und dann habe ich dort einen Schüler-Jazz-Chor gehört und das klang so farbig und anders. Und das hat mich sofort fasziniert. Und seitdem bin ich eigentlich Jazz-Fan geblieben. Als ich zum ersten Mal eine Orgel hörte, das war, als ich eingeschult wurde, da wurde irgendein großer Bach gespielt für die vielen, vielen Kinder. Und ich war so hingerissen von der Musik, dass ich heulend da saß. Thank you. Noch heute, 70 Jahre später, hört diese Frau gern Bach. Der Zufall mag eine Rolle spielen, wenn jemand seine Musik entdeckt. Und doch ist es von verschiedenen Faktoren abhängig. Wenn wir also heute vor 100 Jahren hier sitzen würden, dann würden wir zum Beispiel noch keinen Jazz kennen. Das, was überhaupt erfahren werden kann und zu dem ich eine Präferenz oder eine Abneigung ausbilden kann, hängt davon ab, zu welcher Zeit und an welchem Ort ich lebe. Hans Neuhoff lehrt systematische Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Er erforscht Musik als Ausdrucks- und Erfahrungsform und versucht zu klären, welche Bedingungen musikalisches Verhalten bestimmen. Für die musikalische Situation sind entscheidend das Alter, das Geschlecht, das Bildungsniveau und der sozioökonomische Status. Im Zusammenspiel dieser Faktoren entsteht ein individuelles Profil. Werte werden von anderen vermittelt, auch was schön oder hässlich ist, was gut klingt oder nicht. Orientierung bieten sogenannte Sozialisationsinstanzen. Diese Rolle fällt heute vor allem dem Elternhaus zu, aber auch den Gleichaltrigen und den Medien. Sie beeinflussen den künftigen Musikgeschmack. Doch ihre Bedeutung ist nicht in jedem Alter gleich. Musikalische Sozialisationsforschung konzentriert sich auf Kindheit, Jugend und junges Erwachsenenalter, Lebensphasen, die den Musikgeschmack nachhaltig prägen. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me floating in a tin can? Kinder mögen Blasmusik oder schottische Dudelsäcke, Mozart, Prokofjew oder, wie diese beiden 5- und 8-Jährigen, David Bowie. Ihr Vater hat ihnen das Stück vorgespielt. Der Einfluss der Eltern in der primären Sozialisation, also im ersten Lebensjahrzehnt, ist unbestritten. Kinder ahmen vor allem das nach, was die Eltern selbstverständlich und begeistert tun, sagt Lilly Levinowitz, Professorin für Musikpädagogik an der Rowan University in New Jersey. We also know that from a lot of the psych research that children are very bonded. Wir wissen aufgrund psychologischer Forschung, dass Kinder eine enge Bindung an die Eltern haben. Sie imitieren ihre Eltern viel eher als Fremde. Es ist zum Beispiel nicht so wichtig, ob Eltern richtig singen. Viel wichtiger ist, dass sie singen und dass sie Spaß daran haben. Was die Eltern begeistert, ruft das Interesse des Kindes hervor. Kleine Kinder zeigen große Bereitschaft, sich auch auf ihnen unbekannte Musikstile mit Neugier und Offenheit einzulassen. Der britische Psychologe und Musikpädagoge David Hargreaves bezeichnete das Anfang der 80er Jahre als Offenohrigkeit. Hargreaves nahm an, dass dieses unvoreingenommene Hören altersabhängig ist und schon im Grundschulalter verschwindet. Eine Reihe empirischer Forschungen konnte diese These bestätigen. Im Jahr 2001 untersuchten der Musikpsychologe Heiner Gembris von der Uni Paderborn und seine Kollegin Gabriele Schellberg, wie sich musikalische Präferenzen im Grundschulalter entwickeln. Sie spielten Kindern zwischen 5 und 13 Jahren Pop, Klassik, zeitgenössische und ethnische Musik vor. Popmusik fand die größte Akzeptanz, aber vor allem die Vorschulkinder beurteilten auch klassische, zeitgenössische und ethnische Musik positiv. Auch andere Studien zeigen, dass sich Präferenzen in der Pubertät oft auf Pop und Rock verengen. Es gibt aber auch empirisch belegte Hinweise darauf, dass das Interesse an der Musik, die in der späten Kindheit bedeutend war, zurückkehrt, wenn der Mensch erwachsen wird. Musikpädagogen plädieren deshalb dafür, Kinder vor der Pubertät mit einem breiten Musikspektrum vertraut zu machen. Auch die amerikanische Musikpädagogin Lilly Levinowitz empfiehlt abwechslungsreiche musikalische Kost für Kinder. Musik verschiedener Stile und Kulturen, die sich in Rhythmus, Modalität oder Tempo unterscheidet. In jungen Jahren vernetzt sich das Gehirn. Neue Verbindungen werden aufgrund der Wahrnehmung von Unterschieden geknüpft und durch Wiederholung erhalten. Das Hören verschiedenartiger Musik schafft ein reiches Netzwerk aktiver Verbindungen. Es bildet das Fundament, um Musik zu verstehen und zu beurteilen. Der Einfluss der Eltern ist vor allem zeitlich begrenzt. Vor dem Eintritt in die Pubertät lösen sich Kinder von deren Autorität. Orientierung bieten vielleicht noch ältere Geschwister, vor allem aber Jugendliche gleichen Alters und Medien, die Peer-Kultur. Musik und Medien haben für Jugendliche enorme Bedeutung. Für die Jugendinformation Media Studie, kurz JIM, werden Jugendliche jährlich zu ihrem Umgang mit Medien befragt. Laut aktueller Erhebung sagen etwa 90% der 12- bis 19-Jährigen, dass ihnen Musikhören wichtig ist. Über 80% besitzen einen MP3-Player. Die prägende Bedeutung der Jugendzeit für die Entwicklung von Geschmack und Präferenzen steht außer Frage. Der Musikpsychologe Heiner Gembres von der Uni Paderborn begründet das zum einen mit der Vertrautheit, die das häufige Hören bewirkt. Zum anderen erfülle Musik vielfältige Funktionen. Mit ihr lassen sich Träume stimulieren, Stimmungen und Protest ausdrücken, Gefühle managen. Sie schafft Assoziationen zu Erlebnissen auf Partys, mit Gleichaltrigen oder dem anderen Geschlecht. Intensive Gefühle beim Musikhören seien typisch für dieses Alter und äußern sich beispielsweise in heftiger Begeisterung oder Ablehnung. Heiner Gembres, der musikalische Präferenzen und Geschmack zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählt, verweist auf einen weiteren wichtigen Aspekt. Der rasche und häufige Wechsel in den Präferenzen der Jugendzeit ist auch Ausdruck der Suche nach persönlicher Identität und Entwicklung eines individuellen musikkulturellen Wertesystems. In der Jugendzeit wird der Musikgeschmack erstmals im Leben ein Teil der selbstbestimmbaren Identität und Persönlichkeit. Identität lässt sich über Musik konstruieren und präsentieren. Forscher um die Ludwigsburger Musiksoziologin Renate Müller sprechen von Selbstsozialisation. Sie betonen damit die Eigenleistung des Individuums, das zwischen Hip-Hop, Hardcore und unzähligen Crossover-Stilen wählen müsse und sich in die Symbolwelt der jeweiligen Szene einarbeiten müsse. Vor 2 Jahren war dieser 17-Jährige noch Gothic-Fan. Ich fand vor allem den Klamottenstil und so cool, aber das war einfach, dass ich auch dieses Metaler-Image haben wollte, glaube ich, einfach, dass ich dann auch Metal-Musik gehört habe und dass man so irgendwie düster ist und immer nur schwarze Klamotten trägt und lange Haare hat und so, und das fand ich halt irgendwie cool, darum wollte ich, dass alle mich auch so sehen wahrscheinlich. Eine Image-Sache, sagt er. Inzwischen hört er auch andere Musik. Ich höre eigentlich ziemlich viel Musik, ziemlich unterschiedliche Musikrichtungen. Ich höre irgendwie von allem was. Rockmusik, auch Metal, aber auch so elektronische Musik, also Techno oder so in die Richtung. Seine Eltern mögen Klassik, aber bei der Musikwahl reden sie ihm nicht rein. Die Jugend gilt als Moratorium vor dem Erwachsenwerden, ein Freiraum, in dem ausprobiert werden darf. Das scheint auch besonders für den Musikgeschmack zu gelten. Eine Studie der amerikanischen Verbraucherforscher Holbrook und Schindler legt nahe, dass für den langfristigen Musikgeschmack vor allem das frühe Erwachsenenalter bedeutsam ist. Die beiden Forscher ließen Probanden typische Hits aus 50 Jahren hören und beurteilen. Die Teilnehmer mochten jeweils den populären Musikstil am liebsten, der aktuell war, als sie junge Erwachsene waren. Präferenzen für populäre Musik entwickeln sich demnach vor allem im Alter zwischen 20 und 24 Jahren. Die Verfasser der Studie sprechen von einer entscheidenden Phase. Mit Begründungen halten sie sich zurück, aber es ist die Zeit im Leben, in der der Mensch wählen und Auto fahren darf, beginnt Geld zu verdienen oder zu studieren, sich Partner sucht und eine eigene Wohnung bezieht. Ein Aufbruch in die Unabhängigkeit. Wer musikalische Sozialisation erforscht, muss interdisziplinär vorgehen und Erkenntnisse aus Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Musikwissenschaft oder Medienforschung nutzen. Das Lernen spielt eine enorme Rolle in der Sozialisation. Lerntheorien der Psychologie könnten helfen zu erklären, warum jemand eine Musik mag oder nicht, sagt der Kölner Musikwissenschaftler Hans Neuhoff. Die einflussreichste soziale Lerntheorie beispielsweise geht davon aus, dass Kinder durch Beobachten und Nachahmen lernen. Dieses sogenannte Lernen am Modell könne auch Fanverhalten erklären oder das Gründen einer eigenen Band. Ich selbst glaube, dass die allermeisten Jugendmusikkulturen, die in Deutschland seit den 1950er Jahren es gegeben hat, dass die jedenfalls zu wesentlichen Teilen auf Modelllernen beruhen, beginnend mit dem Rock'n'Roll, anschließend dem Beat, bis hin dann zu der Rap- oder Hip-Hop-Kultur, Techno und House. Imitiert wird, wer erfolgreich ist, nicht wer scheitert, sagt Neuhoff. Dabei spielen Medien, Filme und Bilder eine große Rolle. Sie zeigen das Outfit der Band und oft die begeisterten Fans. Die Beobachtung erfolgreicher, belohnter Modelle könne dazu führen, sich zu kleiden, die Haare zu frisieren und zu tanzen wie sie. Und ihre Musik zu hören. Auch assoziatives Lernen hat Einfluss darauf, ob jemand eine Musik schön, schrecklich oder traurig findet. Denn Klänge können den emotionalen Charakter einer Situation annehmen, vor allem wenn sich Klang und Situation häufig gemeinsam präsentieren und starke Gefühle im Spiel sind. Viele Menschen kennen solche Effekte. Das Musterbeispiel ist eine Musik, die man, was weiß ich, im Zusammenhang der ersten großen Liebe, dem ersten Kuss oder irgend sowas gehört hat. Hört man dieses Stück Musik später, werden sozusagen auch diese Gefühle wachgerufen. Ist der Zusammenhang einmal hergestellt, werden Gefühle oder Reaktionen auf diese Musik auch aktiviert, wenn die Situation eine ganz andere ist. Das geschieht automatisch. Eine Musik, die typischerweise in traurigen Zusammenhängen erklingt, die wird dann auch bei uns Trauergefühle auslösen, außerhalb der traurigen Zusammenhänge. Auf diese Weise kann Musik, die mit unangenehmen Erlebnissen verbunden ist, abgelehnt werden. Der Musikwissenschaftler Neuhoff verweist auf Klassik-Aversionen, die entstehen, wenn Klassik, wie oft, mit Disziplinierung und Anstrengung einhergeht, man stillsitzen oder Noten lesen muss. Dann wird das später mit der Anmutungsqualität dieser Musik selbst verbunden. Irgendwie hat das was Unangenehmes. Das kann auch den Charakter der Vermittlungsperson betreffen. Ein unsympathischer Musiklehrer, der sozusagen vor allen Dingen Klassik vermittelt, wird bei den Schülern ungünstige Ergebnisse hinsichtlich der Einstellung zu klassischer Musik erzeugen und umgekehrt natürlich auch. Neben solch individuellen Erfahrungen gibt es andere, die viele Menschen ähnlich erleben. Was Leute empfinden, wenn die Nationalhymne erklingt, hängt davon ab, in welchem Land sie leben und in welchen Situationen sie diese immer wieder hören. Vor dem großen Spiel, beim Zapfenstreich oder beim Fahnenappell. Es kann Scham oder Patriotismus sein. Auch wenn sie die Hymne plötzlich in einem anderen Zusammenhang hören, werden sie ähnliche Gefühle haben. Hans Neuhoff spricht von kollektiven Konditionierungen. Das würde allerdings nur für die Nationalhymne gelten, mit der wir groß geworden sind. Ein anderes Stück Musik, das wir überhaupt gar nicht als Nationalhymne erkennen, schon gar nicht als die unsere, wird in uns solche Gefühle nicht auslösen, weil wir es nicht gelernt haben. Die Gesellschaft, in der sich Menschen sozialisieren, Musikgeschmack und Identität ausbilden, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewandelt. Sie zeichnet sich durch Vielfalt aus. Die Medien verändern sich rasant. Mit Internet und MP3 ist Musik leichter verfügbar als mit herkömmlichen Tonträgern. Musikalische Stilrichtungen differenzieren sich aus. Es gibt nicht nur Pop und Punk, sondern Bitpop und Britpop, Trashcore und Metalcore und eine Menge dazwischen. Individuen können mehr selbst entscheiden, haben aber weniger Orientierung. Unter Gesellschafts- und Musikwissenschaftlern wird zum Teil heftig diskutiert, was das bedeutet. Die einen verweisen auf Fremdbestimmung und Manipulation durch Massenmedien und Musikindustrie. Die anderen betonen die Chancen zur Selbstbestimmung, das breite Angebot, das Differenzierung, Entfaltung und Veränderung ermöglicht. Im Zeitalter von Internet kann man sich ja viel mehr informieren. Ja? Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja Mann, hier Genesis, das hörst du jetzt schon 30 Jahre, Pink Floyd und Yes, das hörst du schon 35 Jahre. Da muss es doch mit Sicherheit in diese Richtung auch jüngere Gruppen geben. Und das habe ich mir einfach mal so im Internet zusammengesucht und dann bin ich auf The Flower Kings gekommen. Da habe ich nur ein Lied gehört und da war ich hin und weg. Es war der Anfang einer intensiven Auseinandersetzung mit skandinavischem Rock, erzählt dieser 53-Jährige. In anderen, weniger komplexen Zeiten war klar, dass die feine Gesellschaft ins Konzert geht und die Bauern ihre Musik selber machen. Heute ist der Verlauf eines Lebens viel weniger vorgegeben. Das wird häufig mit Individualisierung umschrieben. Der Medienforscher und Sozialwissenschaftler Eckehard Oehmichen hat Zweifel, ob der Begriff den Kern der Sache trifft. weil man so eine Art, ich sag mal, Konformismus auf der anderen Seite auch bei jungen Leuten, ob das nun in der Mode ist, ja, oder in der politischen Haltung oder im Grundverhalten, sehr gut feststellen kann. Individualisierung ist im Prinzip ein älterer Begriff schon, der zum Ausdruck bringt, dass diese Großgruppen im Sinn von, wir haben eine Unterschicht, wir haben eine Mittelschicht, wir haben eine Oberschicht, ja, wir haben die Gebildeten und die weniger Gebildeten, ja, dass diese Begriffe tatsächlich so nicht mehr funktionieren, auch wenn sie immer mal wieder eine Rolle spielen. Im Auftrag öffentlich-rechtlicher Sendeanstalten hat Eckhard Oehmichen Mediennutzer in Typen eingeteilt, damit Programmverantwortliche ein Bild von den Menschen bekommen, für die sie arbeiten. Weil die Lebensumstände sich ausdifferenziert haben, sortieren die Medienforscher dabei nach Lebensstilen. Diese umfassen die Mediennutzung, das Freizeit- und Konsumverhalten, die Geschmackspräferenzen, auch die musikalischen Vorlieben. Wir unterscheiden eben nicht mehr nach Alter und Geschlecht und nach Bildung, sondern eben nach der Art und Weise, wie man Medien nutzt. Und natürlich heißt es nicht nur, welche Sender höre ich, sondern bin ich eher informationsorientiert? Brauche ich eher was zur Unterhaltung? In welcher Alltagssituation nutze ich das eine und das andere? Und meistens ist es eine hochkomplexe Kombination. Herauskommen Kategorien, die erst in Abgrenzung voneinander funktionieren. Häusliche. Um die 60 Jahre alt, traditionell und wertkonservativ, die gern im Garten sind oder heimwerken und zurückhaltend konsumieren. Sie hören eher Schlager und Volksmusik. Moderne, kulturorientierte, nur wenig jünger, weltoffen, breit interessiert und beim Konsum umweltbewusst. Sind musikalische Grenzgänger zwischen Klassik, Jazz, Rock und Blues und hören Kulturradio. Nur zwei Beispiele von Mediennutzertypen. Trotz der Komplexität lassen sich Einflüsse wie sozioökonomischer Status oder Teilhabe an Bildung am Musikgeschmack ablesen. In der systematischen Musikwissenschaft wird auch empirisch geforscht. In einer eigenen Studie hat Hans Neuhoff Besucher von 20 unterschiedlichen Konzerten befragt. Sie hatten frei gewählt, Kammermusik zu hören, Schlager oder Hardrock. Doch diese Wahlfreiheit unterliege strukturierter sozialer Ungleichheit. Unter 2000 Klassikbesuchern fand Neuhoff keinen einzigen Arbeiter. In teuren Musicals traf er dagegen Aufsteiger der modernen Dienstleistungsbranche. Kommunikationstechnik, Design, vieles von dem, was sich kreativ nennt, findet sich da ein. Aber auch dann deren Sekretärin und so, die kommen natürlich auch mit. Leute, die aus einem eher bildungsfernen Milieu kommen und sozial, also insbesondere einkommensmäßig aufgestiegen sind und jetzt einen möglichst nicht anstrengenden Geltungskonsum betreiben wollen. Aber eine Wagner-Oper wäre einem einfach doch zu anstrengend, zumal man vorher auch noch das Textbuch lesen muss. Der amerikanische Soziologe Richard A. Peterson hat eine andere Beobachtung gemacht. In Amerika entwickeln sich statushohe Personen vom Snob, der sich auf Opern und klassische Musik festlegt, um sich von der Masse abzugrenzen, zu kulturellen Allesfressern mit vielfältigem Musikgeschmack. Sie kennen sich nicht nur mit klassischer Musik aus, sondern auch mit Big Band Jazz, Blues oder Country. Offenheit für Vielfalt. Eine kosmopolitische Einstellung wird gesellschaftlich immer mehr akzeptiert und gepflegt. Die Feuilletons berichten heute über den Tod des Hip-Hop ebenso selbstverständlich wie über Opernpremieren. Auch Musikwissenschaftler Neuhoff hat unter Berliner Konzertbesuchern musikalische Allesfresser getroffen. Er erkennt in dem Phänomen Generations- und Bildungsunterschiede, aber keinen statushöheren Typ. Der Allesfresser ist möglicherweise gar nicht sozusagen ein Ersatz dieses Klassik-Snobs, sondern ist überhaupt ein neuer Typus, ein generationsbedingter Typus. Der ist vor allen Dingen generationsbedingt und eher bildungshoch. Bildungshoch muss aber noch nicht heißen, dass er sozusagen auch sozioökonomisch, also einkommensmäßig zum Beispiel sehr hoch steht. Typisches Beispiel für Allesfresser sind die ganzen nachrückenden Lehrergenerationen. Und es sind alles musikalische Allesfresser. Die hören verschiedene Sachen. Für die sind bestimmte soziale Distanzierungen einfach überholt. Die Wählerschaft der Grünen, das sind alles Allesfresser. Es gibt Menschen, die ihr Stilportfolio erst in fortgeschrittenem Alter erweitern. Wer im Tübinger Off-Track-Chor mitmacht, hier bei einem Auftritt mit Band, der ist älter als 60 Jahre. Zum musikalischen Repertoire gehören Pink Floyd oder Bob Marley. Für einige Chormitglieder ist das die Musik ihrer Jugend. Doch nicht jeder hier fand Queen schon immer toll. Ich muss gestehen, vorher habe ich mit der Musik sehr wenig am Hut gehabt. Meine Kinder haben die Musik vor 20, 30 Jahren gehört. Ich kenne die Melodien, aber ich habe mich damit nie weiter befasst. Ich hatte überhaupt keine Lust, Beatles oder sonst was zu singen, weil das ist Musik, die mir absolut nicht nahe liegt, sagen wir mal so. Diese beiden 75-Jährigen kennen sich mit Kantaten und Oratorien besser aus. Seit ihrer Jugend singen sie im Kirchenchor. Als die Beatles berühmt wurden, waren sie um die 30 und hörten Mahler, Brahms oder Bach. Das tun sie auch heute noch. Beim Off-Track-Chor sind sie eingestiegen, weil sie die Idee interessant fanden oder weil sie überredet wurden. Sie sind geblieben, weil ihnen die unkonventionelle Art der Gruppe gefiel. Inzwischen legen die erwachsenen Kinder ihnen die eigenen Lieblings-CDs auf den Tisch. Und dann höre ich mir das natürlich an. Das sind dann so Sachen wie die Beatles oder, oh Gott, wie heißen die Kerle alle? Mir gefallen besonders interessante Rhythmen, die uns auch schwerfallen, wenn also Synkopen dauernd gegen den gewohnten Strich gehen, finde ich das eine Herausforderung. Das reizt mich immer mehr und ich höre auch viel mehr jetzt, was in diesen Stücken alles an rhythmischen Raffinessen auch drin sind. Die Forschung weist darauf hin, dass ältere, vertraute Musikstile bevorzugen, geringere Lautstärke und langsamere Tempi. Danach muss sich freilich niemand richten. Es liegt aber nahe, dass es Neugier und Offenheit erfordert, sich im Alter auf neue, ungewohnte Musik einzulassen. Der Musikgeschmack kann sich im Laufe eines Lebens auch verengen. Es ist eine Frage der Persönlichkeit und des Lebensstils. Und es zeigt Sozialisation, die Auseinandersetzung des Individuums mit sich und seiner Umwelt, ist ein lebenslanger Prozess. Wie kommt der Mensch zum Musikgeschmack? Musik und Sozialisation. Das war die Folge 15 des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autorin der Sendung Annegret Böhme. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Dort finden Sie auch einen Hinweis zum Online-Angebot funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Ab Mai 2012 wird dann der Ergebnisband mit den Manuskripten des Funkkollegs ebenfalls im Schott Verlag zur Verfügung stehen. Titel Sinfonie des Lebens, Band 2. Nähere Hinweise bei funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon des Hessischen Rundfunks in Frankfurt 069 15 55 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.